Ob zwar ich, gütiger Leser, mich ernstlich bemüht habe, dass dieses kleine Bändchen dir statt vieler dicker Bücher dienen möchte, so habe ich mich doch gegen dich mit tändelnder Kurzweil aufgeführt, so dass ich mich schäme, dich nun um nachsichtliche Güte zu bitten, mit dem Ersuchen, du wolltest mir glauben, dass ich bei der Historie von meinem Vater und seinem Taufnamen keinen Gedanken daran gehabt habe, Franziskus den Ersten zu verhöhnen, noch bei der Geschichte mit der Nase Franziskus den Neunten, noch bei dem Charakter meines Onkels Tobi den militärischen Geist meines Vaterlandes zu charakterisieren. Wenn's gegen etwas geschrieben ist, so ist es geschrieben, um durch Erschütterungen der Bauchmuskeln die Galle oder andere bittere Säfte aus der Gekröstdrüse meiner Mitbürger herunterzutreiben bis in ihre 12 Fingerdärme.